als mir Dr. Meidel tatsächlich Oxycodon verschrieb. Er war bekannt dafür, dass er gerne mal etwas großzügiger mit starken Schmerzmitteln umging, aber das hier war wirklich übertrieben. Doch ich war neugierig und wollte die Wirkung des Medikaments selbst erleben. Also nahm ich die Tabletten ein und wartete gespannt darauf, was passieren würde. Schon bald spürte ich eine angenehme Wärme, die sich in meinem Körper ausbreitete. Alles um mich herum schien plötzlich so viel schöner und intensiver zu sein. In diesem Zustand traf ich auf eine dumme Schlampe, die mir sofort ihr Interesse signalisierte. Wir landeten schnell im Bett und begannen wilden und hemmungslosen Sex zu haben. Die Wirkung des Oxycodons verstärkte meine Lust nur noch mehr und ich genoss jeden Moment. Doch plötzlich spürte ich einen unangenehmen Druck in meinem Bauch. Ich versuchte es zu ignorieren, aber es wurde immer schlimmer. Plötzlich konnte ich es nicht mehr halten und kackte mir in meine Wrangler Jeans. Die dumme Schlampe lachte nur und sagte, dass es ihr nichts ausmache. Ich war total beschämt und machte mich so schnell wie möglich aus dem Staub. Der lustvolle Abend hatte ein jähes Ende gefunden und ich schwor mir, nie wieder so leichtsinnig mit Medikamenten umzugehen.